Mein Name ist Carolina Pfau und das sind unsere Themen. Brand in Loccum, erstes Hutkonzert 2016 und Kreuzkrug Kudesdorf will ins Mittelfeld. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Der heimische Bundestagsabgeordnete Axel Knörich macht auf die Förderung für Klimaschutzprojekte aufmerksam. Die Kommunen aus dem Landkreis können bis zum 31. März einen Förderantrag stellen. Im vergangenen Jahr wurden bereits 12 Projekte aus dem Wahlkreis Nienburg-Diepholz mit insgesamt 445.000 Euro gefördert. Am Freitag fällt im Nienburger Kulturwerk der Startschuss für die diesjährige Hutkonzertreihe. Als erster Künstler im neuen Jahr hat sich Baby Kreuzberg angekündigt. Mehr dazu weiß Organisatorin Petra Geko. Der war vor 2 Jahren auch schon beim Hutkonzert Open Air in Rodewald. Ist nur ein bisschen irritierend, weil er sich umbenannt hat. Unter Marchese werden ihn vielleicht mehrere Leute noch erinnern aus den vorausgegangenen Hutkonzerten. Jetzt ist er Baby Kreuzberg, bleibt aber der alte Rock'n'Roll, eine großartige Gitarre, englische sowie auch deutsche Texte. Alles mit dabei von einem sehr, sehr angenehmen Menschen tatsächlich. Aufgrund eines technischen Defekts kam es am Montagabend zu einem Wohnungsbrand in Loccum. Die Bewohner konnten den Brand selbst löschen. Unter Atemschutz überprüfte die Feuerwehr Loccum die Lage vor Ort. Ein Schaden sei nicht entstanden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Fußball-Kreisligist SV Kreuzkrug-Hudesdorf steht nach einer durchwachsenen Hinrunde aktuell auf Tabellenplatz 11. Eine große Schwäche der Südkreisler ist die Defensive. Mit 46 Gegentoren und somit fast 3 pro Spiel ist der SVK die Schießbude der Liga. Dennoch will die Mannschaft um Trainer Heiner Stronk die Klasse halten und im Optimalfall einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Es war ein durchschnittliches Jahr und bin eigentlich auch ganz zufrieden. Wenn wir unsere Möglichkeiten mal nutzen würden vorne, wir erarbeiten uns sehr, sehr viele Chancen, aber wir machen aus 10 Chancen machen wir vielleicht nur 2 Tore und das ist unser Problem und daran müssen wir arbeiten. Das nächste Saisonspiel für Kreuzkrug-Hudesdorf ist für den 28. Februar angesetzt. Gegner ist dann Herbstmeister Münchehagen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.